Morgenandacht, Reinhard Hirtler, Philipper 4, Tag 20. Hallo, hallo und guten Morgen, meine Freunde, die unbedingt lernen wollen. Lernen, in absolut jeder Situation zufrieden zu sein. Schau, was Paulus sagt. Ich weiß, was es heißt, Mangel zu haben, und ich weiß, was es heißt, überwältigende Fülle zu erleben. Ich habe in meinem Leben viele Menschen getroffen. Ich habe Menschen getroffen, die gelernt haben, in Armut zu leben und nie aus der Armut herausgekommen sind. Ich kenne Menschen, die gelernt haben, in Armut zu leben und es geschafft haben, aus der Armut herauszukommen, aber nie wieder mit Mangel leben könnten. Ich habe mit sehr, sehr, sehr reichen Menschen zusammengesessen, die nicht bereit sind, ihr Geld mit den Armen zu teilen. Ich sage dir warum. Die Leute haben es mir selbst erzählt. Sie sagten, ich war selbst einmal arm und habe es geschafft. Also müssen sich die Armen auch selbst aus ihrer Armut zu befreien. Aber sie würden sich nicht einmal vorstellen können, wieder mit Mangel zu leben. Nun schau, Gott will offensichtlich, dass wir im Segen leben. Darum geht es hier aber gar nicht. Worüber Paulus spricht, ist seine eigene Lebenseinstellung, seine Lektion, die er gelernt hat. Wenn du Jesus dienst, wird es Zeiten geben, in denen du jedes Opfer bringen musst und mit Mangel leben musst. Weißt du, ich musste an Orten schlafen, die schrecklich waren. Ich musste an Orten leben, wo wir kaum das Nötigste hatten. Wir dienten Jesus. Sobald ich sagte, ich bin bereit zu lernen, unter jeglichen Umständen zu leben, ist mein Leben so reich geworden. So habe ich in einigen der sehr teuren Fünf-Sterne-Hotels geschlafen, in die mich Leute einquartiert haben, und ich habe auf dem kalten Betonboden geschlafen, während ich Jesus diente. Sag mir, wo ich zufriedener bin. An jedem dieser Orte. Denn wenn du lernst, dass du in jeder einzelnen Situation zufrieden sein kannst, wirst du wirklich reich in Christus. Paulus sagt also, ich bin in meinem Herzen an diesem Punkt angelangt. Ich kann mit Mangel leben, ich kann in Überfluss leben. Wo ist der Unterschied? Deshalb war er in seinem Herzen reich und war in seinem Herzen zufrieden. Weißt du, es gibt Menschen, die aufgrund einer falschen Theologie nur in Armut leben können, aber sie können sich nicht am Überfluss erfreuen. Und es gibt Menschen, die nur im Überfluss leben können, aber auch aufgrund der falschen Theologie nicht in Armut leben können. Schau also, was er sagt. Er sagt, denn ich bin geübt, in dem Geheimnis alles zu überwinden. Ist das nicht interessant? Er war bereit, sich schulen zu lassen. In der New King James Version heißt es, ich kann alles tun durch Christus, der mich stärkt. Sieh mal, wie wir diesen Vers aus dem Zusammenhang gerissen haben. Immer und immer wieder haben wir ihn falsch verwendet. Ich denke, wenn der Heilige Geist dir das hervorhebt, kann er das natürlich tun. Wir gehen also zu einer Prüfung und wir fühlen uns der nicht gewachsen. Also zitieren wir Philipper 4,13. Ich kann alles tun durch Christus, der mich stärkt. Ich schaffe diese Prüfung. Ja, wenn der Heilige Geist dir das hervorhebt, kannst du es auf diese Weise anwenden. Aber der Apostel Paulus hat nicht über irgendetwas anderes gesprochen, sondern nur darüber, wie man auf materielle Weise lebt. Als er sagt, ich vermag alles durch Christus, der mich stärkt, drückte er Folgendes aus. Ich werde nicht von materiellen Dingen beherrscht. Ich kann viel Geld auf meinem Konto haben oder ich kann nichts haben. Es ist alles dasselbe. Durch Christus kann ich in einem Fünf-Sterne-Hotel schlafen und durch Christus kann ich auf dem kalten Boden schlafen. Durch Christus kann ich Business-Class fliegen, Durch Christus kann ich in die Economy Class zwischen zwei dicken Menschen gequetscht werden, so dass ich für die nächsten 12 Stunden kaum Platz habe. Ich habe gelernt, dass durch Christus keine materielle Situation mich kontrollieren oder mir mehr Zufriedenheit bringen kann. Was für eine wunderbare Art zu lernen, das Leben zu leben. So unglaublich. Das ist es, was wir alle lernen müssen. Mir gefällt, wie er sagt, ich bin in dem Geheimnis der Überwindung aller Dinge geübt. Und dann sagt er, sei es in Überfluss oder in Hunger. Weißt du, schon bevor ich geheiratet habe, hatte ich diese Einstellung. Wenn ich Jesus diene, werde ich alles essen, was man mir vorsetzt. Wenn ich Leute dabei hatte, die mit mir reisten, sagte ich, schau, was sie dir servieren, wirst du auch essen. Jesus sagte, was immer sie euch vorsetzen, das sollt ihr essen. Es gibt also Dinge, die ich sehr mag und Dinge, die ich weniger mag. Aber in den Jahrzehnten, in denen ich Jesus diene, hat mir nicht ein einziges Mal jemand etwas auf den Teller gelegt, das ich nicht essen wollte. Ich habe gelernt, tagelang zu hungern, weil ich keine Zeit oder Gelegenheit zum Essen hatte. Ich habe gelernt, große Mahlzeiten um 2 Uhr nachts zu essen, weil man das von mir erwartete. Paulus sagt, es ist ein Geheimnis, so geübt zu werden, sei es in Überfluss oder in Hunger. Ich habe so viele Diener Christi getroffen, die, wenn sie hungrig sind, launisch und mürrisch werden und die Versammlung nicht fortsetzen wollen. So dürfen wir nicht leben. Wir müssen in dem Geheimnis geübt werden, dass diese äußeren Umstände nicht über unsere innere Zufriedenheit entscheiden. Wir sehen uns morgen.